Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland. Es ist Samstag. Genauer gesagt, der 15. November 2014. Eine neue Sendung beginnt. Von 10 bis 12, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Unter www.contrabanda.org, auch live im Internet-Streaming zu hören. 91.4 FM, hallo. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir geben den Dingen allerdings einen anderen Klang. Wir bieten allen Interessierten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Nicht mehr barfuß sollst du traben, deutsche Freiheit, durch die Sümpfe. Endlich kommst du auf die Strümpfe und auch Stiefeln sollst du haben. Auf dem Haupte sollst du tragen eine warme Pudelmütze, dass sie dir die Ohren schütze in den kalten Wintertagen. Du bekommst sogar zu essen, eine große Zukunft naht dir. Lass dich nur vom welschen Satyr nicht verlocken zu Exzessen. Werde nur nicht dreist und dreister, setz nicht den Respekt beiseite vor den hohen Obrigkeiten und dem Herrn Bürgermeister. O Deutschland, meine ferne Liebe, gedenk ich deiner weinig fast. Das muntre Frankreich scheint mir trübe, das leichte Volk wird mir zur Last. Nur der Verstand, so kalt und trocken, herrscht in dem witzigen Paris. O Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, wie klingelt ihr daheim so süß? Höfliche Männer, doch verdrossen, gebe ich den artigen Gruß zurück. Die Grobheit, die ich einst genossen im Vaterland, das war mein Glück. Lächelnde Weiber plappern immer wie Mühlenräder, stets bewegt. Da lob ich Deutschlands Frauenzimmer, das schweigend sich zu Bette legt. Und alles dreht sich hier im Kreise mit Ungestüm, wie ein toller Traum. Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, wie angenagelt, rührt sich kaum. Mir ist, als hört ich ferner klingen Nachtwächterhörner sanft und traut. Nachtwächterlieder hör ich singen, dazwischen Nachtigallen laut. Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Drohnen. Autonomie droht. Drohnen. Rasante Entwicklung der Kampfdrohnen. Die unbemannten Flugkörper sollen selbst über Tod und Leben entscheiden. Ein Artikel von Herrn Lühe Henken. Es gibt etwa 900 verschiedene Drohnentypen in 87 Staaten. Die USA sind in der Entwicklung dieser Technologie führend und treiben sie rasant voran. Verfügten sie 2001 noch über nicht mehr als 50 Drohnen, sind es zurzeit etwa 7.500 bis 8.000. Von ihnen sind 5000 relativ klein und haben eine Länge von unter einem Meter. 340 bis 800 zählen zu den Großdrohnen. Davon bilden nach Zahlen des Pentagon von Mitte 2013 die 237 Kampfdrohnen Predator Grey Eagle und 112 Reaper fast die Hälfte des Arsenals. Der US-Weltmarktanteil am Export von unbemannten Luftfahrzeugen, UAV, Unmanned Aerial Vehicles, liegt bei 30%. Nach den USA ist die Volksrepublik China die zweitgrößte Drohnenmacht. Ihre Luftwaffe verfügte im Jahr 2011 laut der Neuen Zürcher Zeitung vom 25. November 2013 über 280 Kampfdrohnen. Israel hat von den im Land entwickelten knapp 50 Drohnentypen mehr als 1000 Exemplare hergestellt und ist Exportweltmeister. Es steht für 41% aller derartigen Ausfuhren weltweit. Zum Beispiel hat Israel 2009 an Russland ein Dutzend UAV verkauft und drei Aufklärungsdrohnen des Typs Heron 1 an die Bundeswehr vermietet, die in Afghanistan im Einsatz sind. In Europa besitzen Frankreich, Griechenland, die Niederlande und Schweden die französische Aufklärungsdrohne Sperwer B, die bewaffnet werden kann. Italien verfügt über 6 unbemannte Predator. US-Präsident Barack Obama bot Rom 2012 deren Bewaffnung an. Frankreich hat 12 unbewaffnete Reaper in den USA bestellt. 2 wurden bereits geliefert und in der Hauptstadt von Niger, Niamey, in Westafrika stationiert. Großbritannien hat seit Februar 2014 seinen Reaper-Bestand auf 10 verdoppelt. Polen plant die Anschaffung von Kampfdrohnen zwischen 2014 und 2018. Die Niederlande wollen 4 Reaper zunächst unbewaffnet bestellen. Sie sollen Ende 2017 einsatzbereit sein. Mehr als 20 Länder verfügen bereits über Kampfdrohnen. 3 haben sie bisher eingesetzt: die USA, Israel und Großbritannien. Seit Oktober 2001 nutzen die Vereinigten Staaten Kampfdrohnen als Waffen. In Afghanistan, Pakistan, Irak, Jemen, Somalia und Libyen. Für Pakistan, Jemen und Somalia zählt das Bureau of Investigative Journalism in London die Drohnenopfer. Rund 4000 Menschen sind bei 450 derartigen Angriffen der USA getötet worden, darunter an die 1000 Zivilisten. Die meisten dieser Attacken lässt Washington in Afghanistan fliegen. Es waren in den ersten 4 Jahren von Obamas Amtszeit, also bis Ende 2012, genau 1336. Das sind etwa 4-mal so viele US-Einsätze wie in allen anderen Ländern zusammengenommen. 2013 starben dort laut der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, kurz UNAMA, 45 Zivilpersonen. Das seien 3-mal mehr als 2012. Auch Großbritannien fliegt seit 2008 in Afghanistan mit 5 Reapern Angriffe. Bis April 2013, so der Blog War, Law and Space, waren es 455. Israel betreibt seit 2006 Drohnenkriegseinsätze, bei denen 825 Palästinenser und Palästinenserinnen den Tod fanden. Die Entwicklung schreitet voran. Einem Strategiepapier des US-Verteidigungsministeriums für den Zeitraum bis 2038 zufolge wollen die Vereinigten Staaten den UAV eine zentrale Rolle in der Kriegsführung geben und sie für alle Arten von Eventualitäten einsetzen, wie der Spiegel vom 3. Januar 2014 schreibt. Dem Dokument ist zu entnehmen, dass kurzfristig unbemannte Hubschrauber mit Waffen ausgerüstet werden sollen. Mittelfristig sollen deshalb kleinere und präzisere Waffen speziell für Drohnen entwickelt werden. Langfristig will das US-Militär unbemannten Systemen Autonomie verleihen, also die Fähigkeit, eigene Entscheidungen ohne menschliches Zutun zu treffen. Darunter fällt auch der Einsatz von Waffen, schreibt das Nachrichtenmagazin weiter. Im Pentagon-Bericht heißt es ausdrücklich: Die Autonomie unbemannter Systeme wird in zukünftigen Konflikten, die mit Technologie gekämpft und gewonnen werden, von entscheidender Bedeutung sein. Autonome Systeme dürfen entsprechend einer US-Direktive von 2012 zur Auswahl und zum Angriff auf Ziele verwendet werden, jedoch mit einer Ausnahme. Menschen dürfen von den Maschinen nicht ins Visier genommen werden. Wodurch ist aber der autonom agierenden Kampfdrohne bekannt, dass der Zielbereich frei von Menschen ist? Perspektivisch formulieren die Pentagon-Strategen immer noch laut der Spiegelausgabe: Generell entwickelt sich die Forschung weg von automatischen Systemen, die menschlicher Kontrolle bedürfen, hin zu autonomen Systemen, die ohne menschlichen Einfluss entscheiden und reagieren. Das Pentagon-Papier geht davon aus, dass diese Systeme eines Tages allgegenwärtig sein werden. Die aktuelle Planung des Pentagon sieht bis 2018 steigende Ausgaben für Drohnen im Volumen von 24 Milliarden Dollar vor. 2014 4,1, 2018 4,9 Milliarden. US-Behörden rechnen damit, dass im Jahr 2030 allein in den USA 30.000 UAV für Polizei, FBI, Drogenfahndung, Grenz- und Heimatschutzbehörden im Einsatz sein werden. Dabei bleibt das Militär noch unberücksichtigt. Aber heute schon werden in den USA mehr Piloten für Drohnen als für Kampfflugzeuge ausgebildet. Die Forschungsbehörde des Pentagon, DARPA, strebt eine weltweite Präsenz dieser Fluggeräte an. Sie sollen 900 Meilen Reichweite besitzen und auf Schiffen stationiert werden. Begründung: Rund 98% der Landflächen der Erde befinden sich innerhalb von 900 Seemeilen Entfernung zu einer Meeresküste. So ließen sich aus dem Stand heraus Aufklärungseinsätze oder Angriffe gegen Bodenziele durchführen, heißt es im Monatsmagazin Europäische Sicherheit und Technik vom März 2013. Aktuell testen die USA eine Tarnkappenkampfdrohne neuen Typs. Die X-47B sind die ersten UAV, die auf Flugzeugträgern stationiert werden sollen. Im pazifischen Zeitalter, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 19. August 2013, sind sie kein Zufallsprodukt. Ihre Reichweite wird, wenngleich bei geringerer Nutzlast, gut das Dreifache der bemannten Konkurrenz betragen. Der Operationsradius amerikanischer Flugzeugträgerverbände vergrößert sich durch die fast schallschnellen Systeme immens. Entwickelt werden Kampfdrohnen darüber hinaus in Russland, Südafrika, Pakistan, Iran, Südkorea und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Iran präsentierte im November 2013 die Fotros und gab ihre Reichweite mit 2000 Kilometern und ihre Flugdauer mit 30 Stunden an. China testete seine Tarnkappenkampfdrohne Scharfes Schwert. Russland seit Februar 2014 eine aus den Emiraten, United 40, die eventuell auch selbst produziert werden soll. Mit 100 Stunden Flugzeit, einer Spannweite von 20 Metern und einer Raketenlast bis zu 400 Kilogramm gehört das Modell zu den größeren. Russland beabsichtigt bis 2020 7 Milliarden Euro in die Entwicklung und den Kauf von militärischen UVA zu investieren. Drohnen, dröhnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, dröhnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, dröhnen. In Konkurrenz zur X-47B werden auch in Großbritannien und Frankreich mit Taranis bzw. Neuron Projekte verfolgt, die die Autonomie der Drohnen steigern sollen. Taranis wurde von Vertretern der Industrie schon als vollautonom bezeichnet. Die überschallschnelle Drohne soll selbstständig Ziele erkennen, sortieren, auswählen und anvisieren können. Der Mensch drückt dann nur noch auf den Knopf, so die FAZ am 19. August 2013. Die Erkenntnisse aus dem Betrieb von Taranis sollen laut Spiegel in das von der französischen und britischen Regierung Ende Januar 2014 beschlossene Projekt Future Air Combat System zur Entwicklung einer neuen Kampfdrohne einfließen. Heute gibt es 5 einsatzfähige US-amerikanische Modelle und ein israelisches. Das deutsche Verteidigungsministerium bekundet Interesse an der israelischen Heron TP und an der US-Kampfdrohne Reaper. Letztere liefert Aufklärungsbilder, fliegt in etwa 15 Kilometern Höhe und erreicht dabei eine Geschwindigkeit von 370 Kilometern pro Stunde. Sie kann bis zu 6000 Kilometer weit fliegen und bis zu 40 Stunden lang in der Luft bleiben. Allerdings fliegt sie voll bewaffnet nur 10 Stunden lang. Sie kann unterschiedlich ausgerüstet werden, etwa mit 16 Hellfire-Raketen, die ein Gewicht von 46 Kilo haben, noch aus 8 Kilometern Entfernung treffen und Explosionsradien von 20 bis 60 Metern erzeugen. Oder mit nur 4 Hellfire-Raketen, dafür aber mit bis zu 10 Lenkbomben, die bis zu 227 Kilogramm wiegen und entsprechend höhere Schäden anrichten können. Die USA beziffern die Kosten für 4 Reaper inklusive 3 Bodenstationen ohne Ausgaben für die Muster- und Verkehrszulassung auf 307 Millionen Dollar. Die israelische Heron TP ist größer als die Reaper und gilt gegenwärtig als größte Kampfdrohne mit einem Gesamtgewicht von 5 Tonnen. Mit einer Spannweite von 26 Metern ist sie fast so groß wie das Passagierflugzeug Boeing 737. Die riesige Drohne kann bis zu 48 Stunden lang fliegen und Lasten von einer Tonne transportieren. Nach offiziellen Angaben hat die Langstreckendrohne eine Reichweite von 1000 Kilometern. Diese Information stammt aus der FAZ vom 24.12.2013. Planung der Bundeswehr. Das Bundesverteidigungsministerium hat auf seine Anfrage nach 4 Kampfdrohnen des Typs Reaper aus den USA eine positive Antwort erhalten. Die UAV werden ohne Waffen geliefert, lassen sich aber später nachrüsten. Deutschland hat mit den Niederlanden vereinbart, gemeinsam Kampfdrohnen zu beschaffen und zu betreiben. Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière von der CDU verfolgte den Plan, 5 bewaffnungsfähige, unbemannte Systeme ab etwa 2016 zu kaufen. Sie sollen eine Überbrückungslösung sein bis zur Beschaffung eines neuen, möglichst europäischen Systems ab Mitte des nächsten Jahrzehnts, wie es im Protokoll des Deutschen Bundestags, 246. Sitzung vom 13.06.2013 heißt. Insgesamt wird sogar von 16 Geräten gesprochen. Wie viele davon bewaffnet werden, ist unklar. Sehr klar ist jedoch, dass die Bundesregierung bereits im Jahr 2014 über die Nachfolge der in Afghanistan eingesetzten Aufklärungsdrohnen Heron 1 entscheiden wird, deren Leasingvertrag im April 2015 ausläuft. Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Partei Die Linke im Bundestag geht hervor, dass mögliche Lösungsvorschläge, die derzeit untersucht werden, der Predator B der Firma General Atomics und der Heron TP der Firma Israel Aerospace Industries sind. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bundesverteidigungsministeriums vom 20.12.2013 hervor. Beide Drohnentypen können bewaffnet werden. Spiegel Online hat sich schon bei der in der BRD dafür zuständigen Dresdner Firma Spezialtechnik, der deutschen Dependance von General Atomics, erkundigt. Im Wesentlichen müssten die Reaper dazu einen sogenannten Waffenrechner und Aufhängungspunkte an den Tragflächen bekommen. Konkrete Vorstellungen, wie die Bewaffnung aussehen könnte, hatte bereits im Mai 2013 ein Luftwaffenoberst. Deutsche Kampfdrohnen sollen mit kleinen, agilen und angepassten Wirkmitteln ausgestattet werden, also Bomben und Raketen, die nicht gleich ganze Häuser wegfegen, sondern gezielter töten. Der Raketenhersteller MBDA SAS hat schon Raketen im Angebot, die zwischen 2,5 und 6 Kilogramm wiegen, und Bomben mit Gewichten zwischen 5 und 20 Kilogramm. Spiegel Online prognostiziert. Als Favoritin gilt die amerikanische Reaper. Die europäische Lösung sieht Kampfdrohnen der nächsten Generation vor, die auch zur Selbstverteidigung fähig sind und am allgemeinen Luftverkehr teilnehmen können. Diese beiden Fähigkeiten haben heutige Drohnen nicht. Es wurden bereits Weichen gestellt. Mit Datum vom 17. November 2013 wurde im Koalitionsvertrag ein Prüfauftrag erteilt. Jedoch schon 2 Tage später bildeten die EU-Verteidigungsminister in Vorbereitung des EU-Gipfels Mitte Dezember eine Nutzergemeinschaft, der auch Deutschland angehört. Die anderen Mitglieder sind Frankreich, Niederlande, Polen, Spanien, Italien und Griechenland. Die Fundamente für die europäische Lösung sollen 2020 bis 2025 gelegt sein. Die Drohnen sollen vornehmlich der Aufklärung, aber auch dem Aufspüren von Flüchtlingsbooten dienen. Offen geblieben ist, ob dabei nationale oder europäische Flugzeuge entstehen sollen. FAZ vom 20.12.2013. Ihre Bewaffnung ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Die Bundesregierung geht zweigleisig vor. Es wird eine Kampfdrohne als reine Aufklärungsdrohne in den USA oder Israel eingekauft und später gegebenenfalls scharf bestückt. Das nennt man die Überbrückungslösung, und parallel wird die Entwicklung eines rein europäischen Modells unterstützt, das in etwa 10 Jahren fertiggestellt sein wird. An Szenarien für die Verwendung von Kampfdrohnen mangelt es der Bundeswehr nicht. Öffentlich wird über Einsätze in der Landkriegsführung als Gefechtsfeldwaffe, zur Durchsetzung von Flugverbotszonen, zur Überwachung von Räumen und im Stadtkampf nachgedacht, aber auch der Einsatz auf See wird ins Auge gefasst. Im Wissen darum, dass die Mehrheit der Bundesbürger die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr ablehnt, wobei dies auch für die Anhänger der Regierungsparteien gilt, befleißigten und befleißigen sich die schwarz-gelbe bzw. die schwarz-rote Bundesregierung im Gegensatz zu ihren Taten einer verbalen Zurückhaltung. Das schlägt sich auch in den Formulierungen des Koalitionsvertrages nieder. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: Vor einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme werden wir alle damit in Zusammenhang stehenden völker- und verfassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfältig prüfen. Dies gilt insbesondere für neue Generationen von unbemannten Luftfahrzeugen, die über die Aufklärung hinaus auch weitgehende Kampffähigkeiten haben. Dies soll beruhigend klingen, ist aber alles andere als eine Absage an Kampfdrohnen. Auch weitere beschwichtigende Formulierungen provozieren Fragen. Im Vertrag schließen CDU, CSU und SPD extralegale Tötungen, sie werden im Text als völkerrechtswidrig klassifiziert, mittels Kampfdrohnen kategorisch aus. Offen bleibt allerdings die Frage, wann gezielte Tötungen legal und wann sie extralegal sind. So löste der Entscheid des Generalbundesanwalts Harald Range im Juli 2013 Widerspruch aus, als er die Klage von Angehörigen des im pakistanischen Nordwaziristan von einer US-Drohne getöteten Deutsch-Türken Bünyamin Erdogan unter anderem mit der Begründung zurückwies, dieser gehörte einer organisierten bewaffneten Gruppe an. Folglich sei ein Angriff auf ihn in einem bewaffneten Konflikt rechtens gewesen. Dem widersprach der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Wolfgang Neskowitsch. Nach dem Kriegsvölkerrecht dürfen Personen, die den Status eines Kombattanten haben, in einem bewaffneten Konflikt auch außerhalb konkreter Kampfhandlungen getötet werden. Das setzt jedoch voraus, dass die Tötungshandlung in einem Kriegsgebiet stattfindet. Afghanistan ist möglicherweise ein Kriegsgebiet, aber da schlug die Drohne gar nicht ein. Sie explodierte auf pakistanischem Boden. Range knüpfte den Begriff des bewaffneten Konfliktes gleichsam mühelos an die getötete Person. Weil Bünyamin E. ein Kämpfer gewesen sei, wäre dort Krieg, wo Bünyamin E. sich aufhält. So löst sich durch Umdefinition des Begriffs Kriegsgebiet die vollmundige Ablehnung extralegaler Tötungen in nichts auf. Das Europäische Parlament geht in seiner freilich nicht bindenden Entschließung vom 27. Februar 2014 über die Formulierung des deutschen Koalitionsvertrages hinaus. Es fordert, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten keine rechtswidrigen, gezielten Tötungen verüben oder solche Tötungen durch andere Staaten begünstigen. Damit wenden sich die Parlamentarier konkret gegen die Nutzung US-amerikanischer Militäreinrichtungen in Ramstein und Stuttgart, AFRICOM, des Regionalkommandos für Einsätze in Afrika außer Ägypten, von wo aus außergerichtliche Hinrichtungen unterstützt werden. Davon will die Bundesregierung einstweilen nichts hören. Kampfdrohnen sollen in Rüstungskontrollabkommen einbezogen werden. Auch das klingt erst einmal gut, ist jedoch eher als Täuschungsmanöver zu bewerten. Das einzig bestehende Rüstungskontrollregime, was allerdings außer Kraft gesetzt ist, ist der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, KSE-Vertrag. Es wird diskutiert, bewaffnete UVA unter die Kategorie Kampfflugzeuge zu fassen. Im Vertrag liegt die Obergrenze bei Kampfflugzeugen für die Bundeswehr bei 750. Im derzeitigen Bestand sind 308. Demnach dürfte die Bundeswehr fast 450 weitere anschaffen. SPD und Union wollen die völkerrechtliche Ächtung vollautomatisierter Waffensysteme. Das erscheint als ein sinnvolles Ziel deutscher Außenpolitik, erweist sich aber bei näherem Hinsehen als Ablenkung. Denn mit dem Einsatz von Kampfdrohnen, die von Menschen ferngesteuert werden, entsteht eine Eigendynamik zur Entwicklung von autonomen Drohnensystemen, die nicht mehr von Menschen ferngesteuert sind. Entscheidungen über Leben und Tod würden dann auf den Algorithmus eines Computers übertragen, der die Tötung unabhängig von jeglicher Bewertung durch und Verantwortung von Menschen vornimmt. Deshalb ist es dringend notwendig, Kampfdrohnen generell, auch jene Mitpiloten, völkerrechtlich zu ächten. Das ist auch die Forderung der 4 deutschen Friedensforschungsinstitute. Sie schreiben in ihrem Friedensgutachten 2013: Wir wiederholen unsere Forderung, Kampfdrohnen völkerrechtlich zu ächten. Wir halten es für dringend geboten, der Entwicklung derartiger Waffensysteme einen Riegel vorzuschieben, bevor sie eine fatale Eigendynamik entfalten. So ist es notwendig, eine Gegenöffentlichkeit zu mobilisieren, um den Drohnenbefürwortern aktiv zu begegnen. Dieser Aufgabe hat sich eine bundesweit agierende Kampagne gegen die Verwendung von Drohnentechnologie für Krieg, Überwachung und Unterdrückung verschrieben. Die Internetadresse ist https://drohnen-kampagne.de/kampagne. Momentan sammelt sie Unterschriften für die Forderung nach einer Ächtung von Kampfdrohnen on- und offline und plant, sich international zu vernetzen. Ich verlas einen Artikel von Herrn Lühr-Henken. Der Artikel »Autonomie droht« erschien am 17.03.2014 in der Tageszeitung »Junge Welt«. Lühr-Henken ist Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag und arbeitet in der bundesweiten Drohnenkampagne mit. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Entfalte meine Hand, die Anker los. Denn auch jedes Tief tritt sich ins Hof. Fall auf meinen Fuß. Die Feuer sind gesetzt, die Nebel leuchten. Weg mit dem fixen Problem. Ich will mehr Schiffsverkehr, an dich auf hoher See, an dich auf hoher See. Werde, wer ich bin, gute Fahrt. Die Bohnen sind versenkt, aufgeklappt. Es gibt kein damals mehr. Es gibt nur ein Jetzt, ein nach vorher. Weg mit dem fixen Problem, ich will mehr Schiffsverkehr. An dich auf hoher See, stell mich vor das leere Tor. Ich schlag mich fein in Seide an. Leicht im Paradies sind Plätze frei. Je mehr wiegen Schnee, wo es Gold, wohin ich seh. Und leb mich voran, und leb mich voran. Und ich verliere mich in mir. Leb mich voran. Ja, das war Herr Herbert Grönemeyer von seinem wundervollen Album Schiffsverkehr. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören 91,4 FM hier live aus Barcelona. Es ist ein wunderschöner Samstagmorgen. Wir sitzen hier im Studio im Zentrum von Barcelona. Draußen hat der Himmel sich endlich nach den Wolkenbrüchen von gestern Abend aufgeklärt und es herrschen angenehme Temperaturen. Und wir versuchen Ihnen auch heute wieder ein interessantes, unterhaltsames, vielleicht auch lehrreiches und ich hoffe wunderbares Programm zu liefern. Niemandsland 91.4 FM. Ich halte still den November. Wer Trübsal bläst, kommt im Leben zu spät. Tief im Herbst drin liegt ein Neubeginn. Von mir aus kann es hageln, tauen, frieren und schneien. Von mir aus braucht kein Haar nach mir schreien. Deine Tränen rein. Von mir aus werd ich für dich sein. Aber ich bin gern allein. Bin gern allein. Ich bin sehr gern. November heißt der Song, genau wie dieser Monat November. Wir sind wieder hier, meine Damen und Herren, 2 Stunden für Sie im Einsatz an der Radiofront. Mittlerweile auch eingetroffen, Werner, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Alles okay? Ja, gut. Unser Herr im Himmel hat uns heute wieder einen strahlenden Tag geschenkt. Ja. Oh lolo, unser Herr im Himmel, das sind ja Töne, ja, dass die von dir kommen. Und das im November, ne? Wo eigentlich schon finsterster Herbst sein sollte, aber es riecht nach Sommer, ja. Also, vielleicht hat es zu tun mit dem Klimawandel oder... Oder dem Klimagipfel. In Australien, genau. Die Herrschaften sind ja versammelt, die Herren dieser Welt, und sind dabei, uns ihren wundervollen Klimagipfel zu verzuckern und zu versüßen. Aber es geht nicht nur um das Klima, es geht um viele andere Dinge mehr. Die Welt wird im Moment meiner Meinung nach neu aufgeteilt. China erhebt Ansprüche auf neue Territorien. Russland lässt sich nicht mehr herumschubsen. Nach dem Motto, du blöder russischer Bär, jetzt kriegst du noch ein Land weggenommen, jetzt kriegst du noch einen Tritt in den Arsch. Sondern die Russen mucken auf, die haben es gezeigt, die haben gesagt, njet, hier ist Schluss. Ukraine njet, die kriegt ihr so nicht. Und wenn, dann kriegt ihr sie nicht ganz. Das haben die Russen gesagt, die NATO ist stinksauer und droht und droht und droht. Mit Drohnen unter anderem. Dann ein Thema, das man schon fast nicht mehr hören kann, das einem an den Ohren und am Hals raushängt. Katalonien für Unabhängigkeit, Katalonien, Katalonien, Katalonien. Wir sind aber unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, darüber zu sprechen, denn am letzten Sonntag gab es diese berüchtigte, berühmte Consulta. Consulta wird in der deutschen Presse mit Bürgerbefragung übersetzt. Das klingt sehr demokratisch, das klingt sehr gut. Allerdings müssen wir sagen, es war eine Demonstration und mehr nicht. Es war vom legalen Standpunkt her natürlich eine Farce, aber als Knalleffekt und als Demonstration, hey, guckt mal, so viele sind wir, Madrid, das können wir auf die Beine kriegen. Wir bewegen 2,25 Millionen Menschen. Jetzt guckt mal blöd. Das haben sie natürlich geschafft. Wie gesagt, mehr als 2,25 Millionen Menschen haben am vergangenen Sonntag hier in Katalonien über die Zukunft der Region abgestimmt. Abgestimmt heißt, sie wurden gefragt und sie haben eine Meinung abgegeben, mehr auch nicht. Auch wenn aus Madrid die Botschaft kam, dass dieser Mitbestimmungsprozess keine verbindliche Relevanz habe, wird der Tag die politische Landschaft Spaniens verändern. Der Urnengang war hart umkämpft. Zweimal hatte das spanische Verfassungsgericht die Wahlen verboten. Nach Auszählung von 97% der Stimmen wurde mit 80% eine klare Entscheidung für Katalonien als eigenen und unabhängigen Staat getroffen. Nur 10% können sich ein föderatives Modell vorstellen. Mit Nein votierte knapp 1% der Wähler. An der Befragung beteiligten sich rund 42% der Stimmberechtigten. Jetzt frage ich dich natürlich direkt, hast du gewählt? Da kann ich ganz stolz sagen, nein. Bist du nicht für Demokratie und für freie Wahlen? Doch, gerade deshalb bin ich da nicht hingegangen. Naja, also 9. November, über andere 9. November haben wir ja schon geredet, aber dieser 9. November hier in Katalonien war also wirklich ätzend und ich bin ganz bewusst nicht zur Wahl gegangen, obwohl ich das hätte tun dürfen als Ausländer, weil ich hier eingeschrieben bin oder angemeldet bin. Und also wir durften wählen, das war klar, die Ausländer hier von der EU und das einzige Kriterium war, du musst hier angemeldet sein, polizeilich angemeldet sein. Und andere, bei denen war es nicht so klar, dann durften auch schon 16-Jährige abstimmen, nicht nur 18-Jährige, wie das sonst bei Wahlen los ist. Und es gab kein offizielles Wählerverzeichnis, die Leute gingen dahin und haben gesagt, ich will wählen, ja, dann musst du sich irgendwie ausweisen und zeigen, dass du hier gemeldet bist. Und dann haben sie irgendwas auf ein Blatt Papier geschrieben, wie wenn das jetzt so da festgehalten wird. Naja, gut, jedenfalls, ich bin nicht hingegangen, weil mir das völlig egal ist, ob ich von der Bourgeoisie von hier fertig gemacht werde oder von der Bourgeoisie in Madrid. Also da habe ich keinerlei Motiv, mich den einen zuzuwenden oder den anderen. Und dann, also wie immer das auch bei Wahlen ist, obwohl es nicht klar war, was eigentlich los ist, worum es geht, alle waren zufrieden. Ne? Hinterher alle haben gewonnen. Ja? Sowohl die für die Unabhängigkeit sind, als auch die, die gegen die Unabhängigkeit sind. Das Resultat war, konnte man jeder sich selber raussuchen, was einem am besten gefällt als Interpretation. Und wie es weitergeht, ist auch unklar, logischerweise. Also die zwei großen Parteien hier, die für die Unabhängigkeit sind, mindestens verbal, die Convergencia y Unión und die ERC, die seither keine Koalition hatten, aber doch die ERC hat die Regierung der Convergencia, sagen wir, geduldet und punktuell mit ihr zusammen abgestimmt. Die streiten sich jetzt, wie es weitergehen soll. Ja? Eine Alternative wäre vorgezogene Neuwahlen, die dann nur diesen plebiszitären Charakter haben sollen, ja oder nein, zur Unabhängigkeit. Und das ist die Lösung, die ERC vorzieht, weil dann würde klar werden, dass sie jetzt die ganz große, starke Partei sind und nicht mehr Convergencia. Und auf der anderen Seite, der Maas, der Vorsitzende von Convergencia, der weiß, dass dies das Resultat sein würde. Deshalb will er eine Einheitsliste machen mit dieser ERC zusammen, damit nicht mehr man feststellen kann, wer hat jetzt verloren und wer hat gewonnen, also zugenommen von diesen zwei Parteien. Und darum geht's jetzt. Am Ende wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als die Wahlen vorzuziehen. Die sollen, glaube ich, im Mai sein. Aber so lange werden die das nicht durchhalten, denke ich mal. Sie müssen ja auch Ihre Klientel bei Laune halten. Sie müssen das Thema bis dahin am Kochen halten. Und so ein leidiges Thema, so lange ständig hochzukochen und den Erwartungspegel ständig auf 180% zu schrauben, das wird selbst so einer Propagandamaschine wie den katalanischen offiziellen Medien hier wahrscheinlich zu viel. Wir hatten also gesagt, die ganze Entwicklung dieser Geschichte liegt natürlich fast schon 300 Jahre zurück, aber am 19. September hatte sich eine große Mehrheit der Parteien im katalanischen Parlament für ein Referendum über die Unabhängigkeit ausgesprochen. Als Wahltag wurde der 9. November festgelegt. Die Entscheidung wurde jedoch am 3. Oktober vom spanischen Verfassungsgericht gekippt. Daraufhin zerbrach das Bündnis der Pro-Referendum-Parteien in Barcelona. Artur Mas, wie du gerade gesagt hast, Präsident der hiesigen Landesregierung, Generalitat genannt, kündigte am 14. Oktober im Alleingang diese alternative Befragung in Form eines Mitbestimmungsprozesses an. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, der Arturo Mas hat sich selber an die Spitze einer Bewegung gesetzt, die ihn eigentlich nach vorne drängt. Dieser Mann hat erkannt, dass es ein gewaltiges Potenzial an Unzufriedenheit gibt. Diese Unzufriedenheit mit Madrid und mit den neoliberalen, neofrankistischen Betrügern, Kleptomanen, Ausbeutern und Halsabschneidern in Madrid, diese Unzufriedenheit wurde in den katalanischen Nationalismus kanalisiert, in die Unabhängigkeitsbewegung, und die kocht und funktioniert weiter, bekommt jeden Tag neue Nahrung mit den neuesten Korruptionsmeldungen, mit den neuesten faschistoiden Gesetzen, die in Madrid beschlossen werden, bekommt dieser Prozess ständig neue Nahrung. Es ist, als hätte man eine Röhre, die eigentlich sozial sein sollte, an den Akkumulator Nationalismus angeschlossen. Und dieselbe Energie fließt jetzt statt in soziale und politische Proteste in diesen katalanischen Independentista-Prozess. Das ist schlau passiert, das ist eben so geworden. Und das ist die Situation im Moment. die Unabhängigkeitsbewegung, getragen von der katalanischen Nationalversammlung, ANC, so heißt das, klingt ein bisschen wie Nelson Mandelas ANC, und dem Kulturverein Omnium Cultural, riefen also alle Parteien zur Einheit auf. Die Volksgemeinschaft ist beschworen. Ihnen gelang es, eine breite Unterstützung, wie gesagt, für die abgewandelte Volksbefragung zu schaffen. Das hat natürlich auch juristische Konsequenzen. Sie mussten dem Kind einen Namen geben, der legal nicht angreifbar war. Sie durften nicht sagen Volksabstimmung, Volksbefragung, Referendum. Das sind alles Termini, die vom Verfassungsgericht verboten waren. Aber Befragung ist ein Terminus, den sieht die Konstitution als verbotswürdig nicht vor. Der existiert nicht. Und wenn man das halt Befragung nennt, das ist wie eine Meinungsumfrage, dann ist das nicht illegal. So hat man gedacht und so ist es auch gekommen. Wie gesagt, am 31. Oktober setzte das Verfassungsgericht aber auch diesen Mitbestimmungsprozess wieder außer Kraft. Doch jetzt kommt's. Über 40.000 freiwillige Wahlhelferinnen, Helfer, konnten gewonnen werden. 1.317 Wahllokale wurden von Gemeinden und Rathäusern gestellt. Lediglich bei Tarragona waren einige Wahllokale mit Silikon verklebt worden. In Girona drangen 5 Faschisten in ein Wahllokal ein und beschädigten eine Urne. Ein weiteres Problem für Menschen, die diesen Prozess gar nicht verstehen, das von außen betrachten und denken, ja, mein Gott, wo sind denn die anderen, die diesen Prozess nicht wollen? Die anderen, die diesen Prozess nicht wollen, das hat mir eine Schülerin in einem kleinen Aufsatz diese Woche sehr gut ausgedrückt. Sie hat gesagt, wir, die wir nicht die Unabhängigkeit von Spanien wollen, die Unabhängigkeit Kataloniens, trauen uns nicht, auf die Straße zu gehen, weil jeder, der dagegen ist, wird von den katalanischen Nationalisten als spanischer Faschist beschimpft. So ist mittlerweile die Situation. Die Leute, die das nicht gut finden, die werden als Faschisten dargestellt, als Pro-Frankisten, als Anhänger dieser unseligen Regierung in Madrid. Die ANC hatte zu einer Massenmobilisierung aufgerufen. Die Regierung übernahm letztlich die volle Verantwortung für die Abstimmung. Und ihr schlug eine Gegenkampagne entgegen, die war aber ziemlich schlapp. Doch weder diese noch die zaghaften Proteste, die von der rechten Volkspartei PP, der pro-spanischen Vereinigung Ciutadans und der rechten Gruppierung Wir haben noch Zeit organisiert wurden, konnten die Bewegung stoppen. Inzwischen haben die rechten Parteien Union des Fortschritts und der Demokratie, diese UPID, sowie die Plattform für Katalonien, Plataforma por Catalunya, eine neue Klage gegen Mas und weitere Politiker vorgelegt. Und die letzte Meldung ist, dass die Rechten in Madrid im Moment keinen Richter finden, der Mas vor den Kadi zerren will. Sonst hatten sie es ja immer ziemlich leicht. Sonst haben sie versucht, den Richtern, die die Korruption bekämpfen, denen haben sie das Wasser abgegraben. Das heißt, ein Richter, der die Korruption bekämpfen wollte und Kleptomanen in der Regierung angeklagt hat, dem wurde direkt seine Befugnis entzogen. Diesmal suchen sie einen Richter, der etwas macht, und diesmal findet sich auch keiner. Was sagen wir dazu? Ja, weil die natürlich einige Richter oder vielleicht kann man sagen, generell die Richter doch mit etwas kühlerem Kopf denken als die Politiker da. Und im Grunde tut dieser Richter vielleicht der PP-Regierung noch einen Gefallen. Ja, also wenn die das jetzt machen würden, tatsächlich diesen Mas formell anklagen, das würde ja die Sache hier nur noch sehr viel mehr anheizen. Das wäre die einzige Konsequenz davon. Ja, das wäre äußerst unklug, so etwas zu machen, weil die Leute sind mittlerweile zu allem bereit. Da würden sich gewaltige Protestdemonstrationen bilden. Die Leute würden Sit-ins machen, sich vor die Zivilverwaltung hier setzen oder vor die Institutionen des Staates und würden nicht nur Tage, sondern wochenlang für ihren Mahatma Gandhi, Artur Mas, protestieren, würden sich vielleicht sogar anketten. Und das wäre dann wohl das Ende der Regierung in Madrid. Die Herrschaften wissen das, ihnen steht mittlerweile das Wasser bis zum Halse. Immer mehr von ihren Leuten werden mittlerweile von Richtern, die Angst verloren haben, angeklagt. Jeden Tag überschlagen sich die Meldungen über neue Diebstähle, die begangen wurden von Regierungsmitgliedern und Parteifreunden der regierenden Volkspartei PP. Und denen steht nun also wirklich das Wasser bis zum Halse. Und so einen Konflikt, den wollen sie jetzt gar nicht haben. Ja, ja, also das ist ganz offensichtlich, hauptsächlich durch diese Korruptionsskandale, die jeden Tag neue wieder aufgedeckt werden. Und natürlich wegen der gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen Situation seit 6 Jahren. Also deshalb bröckelt wirklich diese Regierungspartei PP ab und fällt in sich zusammen zunehmend. Bei der sogenannten Opposition, bei der Sozialistischen Partei, hat, muss man sagen, ein ähnlicher Prozess stattgefunden in den letzten Monaten. Aber im Moment scheint die nicht weiter zurückzugehen, weil sie da jetzt wieder so einen Smart Boy da als neuen Generalsekretär gekürt haben, der nicht so vorbelastet ist wie der alte Parteiapparat. Aber jedenfalls, denen geht, ein bisschen plastisch ausgedrückt, wirklich der Arsch auf Grundeis. Ja? Und die haben eben Angst vor dem Aufstieg von Podemos, von dieser neuen Partei jetzt, nicht mehr nur Gruppierung. Die haben jetzt gerade offiziell als ihren Generalsekretär bestellt, den Pablo Iglesias. Und die sind in den Umfragen inzwischen dermaßen angestiegen, dass sie also in Intención Directa de Voto, also an erster Stelle würden die Mehrheit der Leute mehr Podemos wählen als PP oder PSOE. Und deshalb haben die im Grunde genau das gleiche Problem wie die hier in Katalonien. Ja? Die nächste Wahl in Zentralspanien wird sein im November, ist angesetzt für November nächsten Jahres. Aber genauso wenig wie hier werden die noch ein Jahr durchhalten bis dahin. Ja? Deshalb werden die wahrscheinlich auch die Wahlen vorziehen, denke ich mal. Ein Freund von mir, der hatte einen guten Vorschlag gemacht, nachzuhören im Niemandsland von vor 3 Wochen. Er hat gesagt, man sollte über so wichtige Dinge wie die Abspaltung eines Teils eines Landes die ganze Bevölkerung fragen und hätte dann automatisch auch den Zensus legalisiert und hätte automatisch auch das Ergebnis in der betroffenen bzw. betreffenden Region. Das wäre meiner Meinung nach eine faire Geschichte. Damit könnte man ablesen, wie die Stimmung im ganzen Land wäre. Ein Freund von mir, ein Engländer, Rob, den ich von hier aus grüße, der hört uns manchmal, der hat mir gesagt, wenn man die gleiche Abstimmung in England machen würde, also nicht nur in Schottland, dann würden 70% der Engländer dafür sein, dass die Schotten gehen. 70% der englischen Bevölkerung, Achtung, nicht der großbritannischen Bevölkerung, der britischen, sondern der englischen Bevölkerung, sind nach einer Meinungsumfrage, die mein Kollege mir geschildert hat, der Meinung, Schottland sollte endlich gehen und sollte da seinen eigenen Staat zusammenwursteln und die Leute mit diesem leidigen Thema endlich in Ruhe lassen. Ja, solche Bemerkungen hört man auch aus Restspanien in Bezug auf die Katalanen. Was, ihr wollt Unabhängigkeiten werden? Ab. Ja, dann geht doch. Nichts Besseres kann uns passieren, aber das meinen die natürlich nicht ernst. Ja, im Gegenteil. Also die haben immer noch dieses Franco-Denken im Kopf. Ne? España, una grande, libre. Ne? Und da darf es natürlich nicht sein, dass sich da jetzt eine Region abspaltet. Ne? Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Logik der Macht erlaubt es einfach nicht, dass ein Landesteil sich abspaltet. Kein Staat der Welt würde das ohne weiteres hinnehmen. Im Gegenteil, wie viel blutige Bürgerkriege sind ausgebrochen, einfach nur, weil ein Teil oder eine Provinz sich loslösen will. Das wird normalerweise als Hochverrat und als Aufstand angesehen. Dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es sogar Militärgerichte. Dann kann das Militär die Macht übernehmen und die Aufständischen kurzerhand vor ein Militärgericht bringen und erschießen. Peng. Ja, also so. Ist kein Witz. Nee. Das gibt's. Das hat man gehört, auch in der Diskussion. Ne? Ja, dann sollen die doch versuchen, Unabhängigkeit zu erreichen oder sich selbstständig zu machen, dann schicken wir euch die Panzer nach Katalonien und so, blödes Geschwätz. Nur, das ist eben das Problem. Ja? Da schlagen jetzt zwei Nationalismen gegenseitig auf sich ein, der spanische gegen den katalanischen, Barcelona gegen Madrid, die Katalanen, die Spanier, ja. Und zu dieser Idee der Gesamtbevölkerung soll abstimmen zu diesem Problem, das geht natürlich nicht, weil die Katalanen dann wieder sagen, ihr gehört ja gar nicht zu Katalonien, also ihr seid gar nicht die Gesamtbevölkerung. Ne? Und das Schlimme ist nur, dass es einfach lächerlich ist, um sich um solche Sachen zu streiten. Ne? Das ist nicht unser Problem. Das Problem sind ganz konkret andere, zum Beispiel die Zwangsräumungen, die jeden Tag weitergehen. Ne? Nur in Barcelona wurden seit Beginn der sogenannten Krise 40.000 Wohnungen geräumt, zwangsgeräumt. Ne? Und im ganzen letzten Jahr, 2013, jeden Tag 30 Wohnungen geräumt. Und dabei stehen in Barcelona 88.000 Wohnungen leer. Ne? Das sind konkrete Probleme. Die Mehrheit dieser leerstehenden Wohnungen haben die Banken jetzt inzwischen. Ne? Und jetzt fangen sie ganz zaghaft an dieses Problem ranzugehen. Also sogar gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn die Banken die Wohnungen längere Zeit leer stehen lassen, dann können sie mit Bußgeldern belegt werden. Da gibt es einen Rahmen zwischen Bußgeld von 4.000 bis 100.000 Euro. Im Moment kriegen sie Bußgelder von 4.000 Euro. Das sind die Probleme, die hier real da sind, nicht Katalonien gegen Spanien oder umgekehrt. Ganz deiner Meinung, damit wird so viel übertüncht und niedergeschrien mit dem Thema Katalonien, hurra, dass es einem fast schon wirklich zum Überdruss zu Leide wird und man möchte am liebsten schreien, stoppt diesen ganzen Unsinn und kümmert euch wirklich um das, was wichtig ist. Samstag, 15. November 2014. Ich war letzte Woche im Goethe-Institut jetzt, seit der Fußball-WM. Und habe mir da etwas ausgeliehen. Da kriegte ich eine neue Scheibe in die Hand. Frittenbude heißt die Gruppe. Klingt lustig. Die machen so eine Art Elektropunk mit sehr fantasievollen und sehr schrägen Texten. Und da hören wir uns jetzt mal ein Lied an von ihrem Album Delfinarium. Man sieht aber einen Elefanten. Ist auch lustig. Das Album ist von 2012. Es hat 15 tolle Tracks und ich spiele jetzt das Lied Deutschland von der Gruppe Frittenbude. Entfernt, vorbei und verschwunden, das flimmert zu weit entfernt, danach zu Ni lyssnar på Niemandsland. Ett radioprogram på tyska. 91,4 FM kontrabanda. En fri röst i en värld med lite frihet. Ja, und jetzt haben Sie einen Eindruck, meine Damen und Herren. Das war nicht das Lied Deutschland, das drücke ich jetzt. Das war ein Tag zu früh. Jetzt kommt das Lied Deutschland von der Gruppe Frittenbude. Jo, das klingt mehr nach Deutschland als das andere. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4 Freqüència modulada. Es ist Samstag, der 15. November 2014. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin, Attacken auf linken Politiker. Zahlreiche Attacken auf linkes Spitzenpersonal beschäftigen den Thüringer Staatsschutz, ausgerechnet den. So wurden ein Landtagsabgeordneter und eine Oberbürgermeisterin der Linkspartei angegriffen. Unbekannte lockerten die Radmuttern an ihren Autos. Einem weiteren Abgeordneten wurden die Reifen zerschnitten. Jüngster Höhepunkt war ein Eintrag auf Facebook anlässlich einer geplanten Demonstration gegen ein rot-rot-grünes Bündnis in Thüringen. Darin schreibt ein Mann aus Gera, man müsse es selbst in die Hand nehmen und die Linken vernichten. Als ersten linken Spitzenkandidat Bodo Ramelow, dann SPD-Landesparteichef Andreas Bausewein. Die Linkspartei schaltete daraufhin den Staatsschutz ein. Das schreibt der Spiegel. Ob der Staatsschutz da allerdings die richtige Adresse ist, das fragen wir hier im Niemandsland. Den hätte man besser rauslassen sollen. Ramelows Privatwagen soll jetzt mit einem Tarnkennzeichen ausgestattet werden. So sieht's mittlerweile aus in Deutschland, dass im Osten die Linkspartei physisch bedroht wird. Gewählte Leute, gewählte Politiker, die nun die Mehrheit haben, werden vom braunen Sumpf angegriffen. Ihr Leben ist in Gefahr. Bleiben wir beim Thema Faschisten. Es gibt eine EU-Hilfe für Faschisten. Die Bundesregierung verteidigt EU-Polizeimission in der Ukraine, obwohl Kiewer Sicherheitskräfte jetzt unter der Kontrolle eines Azov-Kommandanten steht. Die Bundesregierung sieht keine grundsätzlichen Probleme darin, dass deutsche Polizisten in der Ukraine auch faschistische Kollegen ausbilden. Das ließ sie jetzt im Bundestag auf eine Anfrage der Linkspartei wissen. Hintergrund: Im Rahmen einer EU-Mission sollen rund 100 Polizisten aus Ländern der Europäischen Union, darunter bis zu 20 aus Deutschland, die ukrainischen Sicherheitskräfte ausbilden. Dabei sollen sie auch mit militärischen Einheiten kooperieren. Der Schwerpunkt liegt aber auf Polizeikräften. Und diese werden jetzt in der Hauptstadt Kiew von einem offenen Rechtsextremen geführt. Innenminister Arsen Avakov. Er nannte vorige Woche den Vizekommandeur des faschistischen Azov-Bataillons, Vadim Trojan, zum neuen Kommandanten der Miliz im Raum Kiew. Das Bataillon schmückt seine Helme gern mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Auf eine Anfrage des linken Abgeordneten André Hunko bestätigte die Bundesregierung, von Anführung des Bataillons Azov sind rassistische und antidemokratische Äußerungen belegt. Ferner verwendet das Bataillon nationalsozialistischen Symbolen nachempfundene Fahnen und Abzeichen. Es kann daher von einer rechtsextremen Haltung des Bataillons ausgegangen werden. Hunkos Kollegin Ulla Jelpke wollte nun wissen, ob die Übergabe der Kiewer Polizeitruppe in die Hände eines faschistischen Kommandanten etwas an der EU-Mission ändere. Antwort: Die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass sich durch die Ernennung der Bedarf an einer umfassenden zivilen Sicherheitssektorreform verringert. Zudem legen ihr keine Erkenntnisse vor, nach denen die Miliz im Gebiet Kiew einer rechtsextremistischen Orientierung folge. Einziges Indiz für eine gewisse Beunruhigung ist die Mitteilung, dass die Regierung aufmerksam beobachten wolle, ob sich nun in der Arbeit der Miliz Veränderungen ergeben. Bis auf Weiteres können die EU-Polizisten also mit Ausbildung und Anleitung dieser Sicherheitskräfte fortfahren. Die ukrainische Neonazi-Gruppe Wotan-Jugend, zu der Trojan gute Kontakte nachgesagt werden, feiert dessen Ernennung als revolutionär und drückt die Hoffnung aus, die Kiewer Miliz möge ein Vorbild für die restliche Ukraine werden. Halja Kojnasch von der Charkiwer Menschenrechtsgruppe sprach hingegen von einem ernsten und schwerwiegenden Fehler und verwies auf Berichte über Trojans Mitgliedschaft bei den rechtsextremen Patrioten der Ukraine. Trojan hatte bei den Parlamentswahlen auf der Liste der Volksfront von Ministerpräsident Arseni Jazenjuk kandidiert, erfolglos. Azov-Gründer Andriy Biletsky hingegen konnte als Unabhängiger mit Unterstützung der Volksfront ein Direktmandat in Kiew erringen. Wenn das Azov-Bataillon, wie derzeit in Kiew diskutiert, offiziell ins Innenministerium integriert wird, könnte auch seine Ausbildung direkt durch EU-Polizisten erfolgen. Jelpke kommentierte am Freitag, eine solche Zusammenarbeit straft alle Behauptungen Lügen. Es ginge der Bundesregierung um die Sicherstellung rechtsstaatlicher Zustände in der Ukraine. Die Linksfraktion will in Kürze im Bundestag einen Antrag zum Stopp der Polizeimission einbringen, um die Zusammenarbeit mit faschistischen Milizen wenigstens zu skandalisieren. Die Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. G20-Gipfel in Australien. Die Vertreter der führenden Wirtschaftsmächte diskutieren über den Welthandel und die Ukraine-Krise. Die EU droht mit einer Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Putin bestreitet eine Rolle Russlands bei der jüngsten Eskalation. Vorbereitungen auf Hooligan-Demo in Hannover. Die Polizei erwartet mehr als 5000 Teilnehmer zu der umstrittenen Anti-Islamismus-Kundgebung. Für die Versammlung gelten strenge Auflagen. Parallel sind mehrere Gegendemonstrationen angemeldet. Ende Oktober hatte es in Köln bei einem ähnlichen Hooligan-Aufmarsch schwere Krawalle gegeben. Landesweite Proteste in Italien. Dabei kam es in einigen Städten zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Proteste richten sich unter anderem gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Renzi. Sie sieht eine Lockerung des Kündigungsschutzes vor. Forschungslabor Philae hat sich abgeschaltet. Das Minilabor auf dem Kometen Chury hat nicht mehr genügend Ladung in den Akkus, wie die Europäische Raumfahrtagentur ESA mitteilte. Die Solarzellen konnten nach der Landung an einer schattigen Stelle nur wenig Energie produzieren. Deutschland besiegt Gibraltar in EM-Qualifikation. Das Team von Trainer Löw gewann das Spiel in Nürnberg mit 4:0. Zwei Tore schoss Thomas Müller, einen Treffer erzielte Mario Götze und Jogan Santos schoss ein Eigentor. Das Wetter. Heute oft wolkenverhangen oder neblig, im Südosten und Osten stellenweise auch Sonne. Im Westen und Südwesten etwas Regen, Höchstwerte 8 bis 17 Grad. Luxemburg, Brüssel. Es geht Herrn Juncker vielleicht und hoffentlich bald an den Kragen. Er hat nämlich geschafft, Luxemburg in ein Steuerparadies zu verwandeln. Und das systematisch und über viele Jahre hinweg. Während er doch Steuergerechtigkeit predigt als Kommissionschef, dabei aber den Großkonzernen für lächerliche kleine Trinkgelder Luxemburg als Steuerfluchtparadies zur Verfügung gestellt hat. Unmittelbar nach dem Start holen Kommissionschef Juncker also die staatlich begleiteten Steuersparmodelle aus seiner Luxemburger Regierungszeit ein. Selbst politische Freunde befürchten, dass er unter dem wachsenden Druck aufgibt. Schildern wir kurz die Zustände. In der vergangenen Woche enthüllten nämlich mehrere Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung, so anschaulich und detailliert wie noch nie, mit welchen üblen Tricks, mit wie viel Bereitwilligkeit Regierung und Behörden in Luxemburg steuerscheuen Konzernen zu Diensten waren. Die meist gemeinsam ausgetüftelten Konzepte zogen vor allem multinationale Firmen in den Zwergstaat. Wir können die Liste der Namen gar nicht alle aufzählen, du wirst gleich ein paar nennen, die sich sonst wohl nie dorthin verirrt hätten. Das meint der Spiegel zu diesem Thema. Dem Luxemburger Fiskus wiederum brachte das Einnahmen, die er sonst nie gehabt hätte. Es war also ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, aber eines zu Lasten Dritter und eines auf Kosten der europäischen Idee, die ohne ein faires Miteinander der Staaten verkommt. Denn in ihren eigentlichen Stammländern, da, wo sie ihre Güter produzieren und größtenteils verkaufen, zahlten die Konzerne dank der Luxemburger Raffiniertheiten oftmals keine Steuern mehr. Wir haben ja alle dieses Gebäude in Luxemburg gesehen, so ein, ich glaube, ein zweistöckiges Haus, wo über 7000 Firmen ihren Sitz haben. Das kennt man auch von den Cayman-Inseln. Und das ist also die Mentalität des Chefs der europäischen Regierung. Das muss man sich einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Also da gibt es ja mehrere von diesen Gebäuden, die sind 4, 5, 6 Stockwerke hoch. Und auf jedem Stock sind dann hunderte von Firmen angesiedelt. Ja. also diese bekannten Briefkastendinger. Aber, das ist eben das Interessante da, von all diesen Firmen, also noch ein paar konkrete Namen, Pepsi, IKEA, Amazon, Fiat, Accenture, Heinz und natürlich darf nie fehlen, ist immer dabei, die Deutsche Bank, ne? Also viele große multinationale Konzerne, hunderte, mit denen hat also der luxemburgische Staat ausgehandelt, Details zum Thema Körperschaftssteuer. Ja. Also der Durchschnitt, durchschnittlich in der Europäischen Union werden 21% Körperschaftssteuer angesetzt für die Gewinne der Unternehmen. Durchschnittlich, wie gesagt. In Irland zum Beispiel bezahlen sie nur 12,5%. Und jetzt, schau her, in Luxemburg liegt über dem Durchschnitt. Luxemburg hat eine Körperschaftssteuer von 28%. Aber diese Vereinbarung, die da ausgehandelt wurden mit diesen Konzernen, können die das jetzt reduzieren bis auf 2, in einigen Fällen sogar auf 1%. Also ein ganz klarer Betrug. Der Betrug wird legalisiert, der Staat ist ja einverstanden und hat es ausgehandelt, Betrug an den anderen EU-Ländern. Ja? Nämlich dadurch werden die verlegen die ihren Hauptsitz nach Luxemburg, die Muttergesellschaften, und schaffen dann künstlich so ein ganzes Spinnennetz von Tochtergesellschaften in Europa und in Steuerparadiesen. Und also, wenn man das sieht, diese Briefkastenfirmen, und weiß, in diesem und jenem Gebäude sind Hunderte von Gesellschaften angesiedelt. Alle haben es gewusst, ja, aber irgendwie hat keiner weiter drüber nachgedacht. Ja. Und jetzt dieser Juncker, das Interessante ist, der ist ja jetzt gerade mal eine Woche oder so Präsident der EU-Kommission, der Präsident von Europa, um das mal so zu sagen, der war ja 18 Jahre lang in dieser Zeit, wo diese Sachen ausgehandelt wurden, war Finanzminister und dann auch noch Präsident von Luxemburg. Und jetzt geht er her und sagt, ja, er hat es gar nicht gewusst, ja, und ist jetzt ganz empört über diese Geschichte. Ja. So einen Typ haben die rechten Parteien hier in Europa als EU-Präsident gewählt, und dagegen schießen jetzt natürlich besonders die Linken, da die Euro-Abgeordneten von Podemos und aus Griechenland von Syriza, und zur Schande unserer Sozialdemokraten muss man natürlich wieder mal sagen, die haben den auch mitgewählt. Ne? Das wurde ausgehandelt zwischen den Rechten und denen. Und gut, jetzt werden wir sehen, wie lange es noch durchhält. Ja? Also die werden natürlich versuchen, an dem festzuhalten. Mal sehen, ob er es schafft. Ja, 19 Jahre hat dieser Bursche also das kleine Luxemburg regiert, als Präsident oder als Finanzminister, wie auch immer. Wenn man so will, war es Junkers nationalstaatliche Reflexzone, das sagt der Spiegel dazu. Er hat also manchem großen EU-Staat ein Schnippchen geschlagen. Ein Schnippchen heißt, er hat da ordentlich Geld weggenommen. Geld, das diese Konzerne hätten zahlen müssen für ihre Aktivitäten, für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten, wie jeder von uns bezahlen muss, die nicht. Das wäre, als würdest du eine Briefkastenadresse in Luxemburg anmelden als Rentner. Der würde sagen, gut, hier versteuerst du nur 0,1% deiner Rente und dann kriegst du die ganze Rente überwiesen, ohne auch nur einen einzigen Abzug. Wenn man sich vorstellte, das würden ein paar tausend Rentner machen, die hätte man schnell hinter Schloss und Riegel. Gut, das tut seinem Ruf als Mr. Euro erstmal keinen Abbruch. Das wusste doch jeder, wie du gesagt hast. Auch ein deutscher Minister sagt das und die zucken alle mit den Schultern und sagen, naja gut, die Luxemburger Steuertricks, die kannte doch jeder. Reinhold Messner. Das ist eben ein kunstvoll gedehnter Rechtsrahmen, so wird das genannt. Was ist da bloß neu daran? Sagen wir kurz, was der Spiegel dazu sagt. Das Neue daran, das ist die falsche Frage, sagt der Spiegel sehr erbost. Die richtige wäre, ist einem Regierungschef, der seine nationalen Interessen vertritt, ein bestimmtes Verhalten politisch anders anzurechnen als einem Präsidenten der EU-Kommission, die auch Hüterin der Verträge genannt wird. Die Antwort heißt ja. Das wird das politische Problem Jean-Claude werden. Jean-Claude Junckers, er weiß es. Das Massenmedium. Wenden wir uns einem anderen Thema zu. Es gibt in Hannover, vorhin gehört, einen rechten Aufmarsch. Zu diesem rechten Aufmarsch gibt es auch Proteste. Hannover steht auf gegen rechts. Antifaschistische Kundgebung, die hat heute Morgen schon begonnen, um 10 Uhr am Steintor. Wir wissen noch nicht, wie es da ausgegangen ist. Wir haben da leider niemanden hingeschickt, der uns berichten könnte. Aber es gab sehr viel Widerstand gegen diesen rechten Aufmarsch. Fahnen mit der Aufschrift Hannover steht auf gegen rechts wurden am Freitag im Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt gehisst. 17 Anmeldungen für Demonstrationen gegen die geplante Kundgebung von Hooligans und Neonazis gibt es. Das Verwaltungsgericht Hannover widersprach am Donnerstag der Verbotsverfügung der Polizei bezüglich des Anti-Islam-Aufmarsches. Hannovers Polizeipräsident, ein gewisser Herr Volker Kluwe, teilte daraufhin auf einer Pressekonferenz mit, dass seine Behörde die Entscheidung akzeptiere und keine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einlegen werde. Die Polizei in Hannover sei nach eigenen Angaben bereits auf den Fall vorbereitet, dass die Verbotsverfügung keinen Bestand haben werde. Sie rechnet am Sonnabend mit mehreren tausend Demonstranten. Vergessen wir nicht, vor knapp 3 Wochen hatte sich ein Bündnis von Hooligans und Neonazis in Köln mit 4.500 Demonstranten harte Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Dann eine US-Studie, die warnt vor den Folgen von Freihandelsabkommen. Da heißt es, auch Löhne würden sinken und Hunderttausende von Jobs würden verloren gehen durch dieses TTIP-Abkommen. Stoppen Sie TTIP. Gute Gründe also, über 580.000 Arbeitsplätze sind durch das Freihandelsabkommen gefährdet. Die Löhne sollen zudem sinken. Arbeitsplatzverlust dank Freihandelsabkommen. Eine aktuelle Studie der US-amerikanischen Tufts University in Massachusetts warnt vor den Folgen von TTIP. Gemäß der Untersuchung würde das transatlantische Vertragswerk zum Abbau hunderttausender Arbeitsplätze in Europa führen. Über 580.000 europäische Arbeitsplätze, so die Untersuchung der US-Wissenschaftler, könnten den langfristigen Auswirkungen von TTIP zum Opfer fallen. 134.000 Stellen fielen demnach allein in Deutschland fort. Auf Frankreich wäre mit etwa 130.000 verlorenen Arbeitsplätzen stark durch TTIP betroffen. Die Lohnentwicklung dürfte durch das Freihandelsabkommen ebenfalls negativ beeinflusst werden. In Nordeuropa drohen Einkommensverluste von fast 5.000 Euro pro Arbeitenden. Und ja, mit gut 3.400 Euro weniger müssten die Beschäftigten in Deutschland rechnen. In der Folge wären auch die Steuereinnahmen der Bundesrepublik betroffen. Ohne Nutznießer bleibt das Abkommen dennoch nicht. Für die USA prognostiziert die Tufts University einen Zuwachs von 780.000 Stellen. Zudem würden die Einkommen von US-amerikanischen Beschäftigten bescheiden um 700 Euro im Jahr steigen. Hoffnungen auf mehr darf sich auch das europäische Kapital machen. Es würde einen größeren Teil des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Ein Transfer von der Arbeit hin zum Kapital würde stattfinden. Für Deutschland läge der bei etwa 4%. Ja, nach dieser Studie da aus Massachusetts würde also genau das Gegenteil eintreten von dem, was beabsichtigt ist nach diesem TTIP und wo es natürlich darum geht, Handelshemmnisse abzuschaffen und so weiter zum Wohlsein für alle. Und das ist aber das, was jetzt Mode ist. Also da geht es bei diesem TTIP zwischen USA und Europa und wo die sich da getroffen haben in Peking vor ein paar Tagen, das war der Forum zur internationalen Zusammenarbeit Asien Pacifico, das war vor ein paar Tagen in Peking, jetzt ist der G20-Gipfel in Australien. Und das sind natürlich die Sachen, die jetzt durchgezogen werden sollen. Immer mehr Liberalisierung, immer mehr Globalisierung auf allen Ebenen. Also die Reichen noch reichen und die Ärmer noch ärmer zu machen. Darum geht's. Und dieser andere Punkt, der wird dann immer so mitgeschleppt oder vor sich hergetragen. Klimaschutz, ja. In Peking haben sie sich groß was darauf zugute getan. Obama und der Xi, wie heißt der, Xi Jinping oder sowas, der Chinese da, was sie jetzt wieder alles tun werden, für Klimaschutz, das war auch noch interessant da in Peking, ja, hat mich sehr erinnert an diese Potjomkinschen Dörfer damals bei Katharina in Russland. Die haben also, wo jetzt diese ganzen, die Crème de la Crème da zusammenkamen nach Peking, da sieht's natürlich schlecht aus, wenn da die ganze Bevölkerung mit Mundschutz rumläuft und der graue Himmel total unatmbare Luft produziert. Deshalb haben sie dann einfach zum Beispiel verboten, so ähnlich wie das übrigens in Deutschland auch mal war in 70er Jahren mit der Petroleumkrise, dass an einem Tag immer nur die Autos fahren dürfen, die eine gerade Nummer haben und am nächsten Tag die eine ungerade. Also so wurde dann in dieser Zeit, wo der Gipfel da stattgefunden hat, der Verkehr um die Hälfte reduziert. Dann haben sie alle Fabriken geschlossen im Umkreis von 200 Kilometer um Peking herum, mehrere Tage. Die Öffentlichen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die Arbeiter und Angestellten haben 6 Tage frei bekommen. Und die Schulen, die staatlichen Schulen wurden geschlossen. Und dann haben sie es tatsächlich erreicht, dass so ein schöner Himmel da war, wie zum Beispiel heute über Barcelona. Aber als euch ist ja bekannt, Peking ist der größte Luftverschmutzer auf der ganzen Welt, hat inzwischen die USA überholt. Also die handeln was aus mit USA, die jetzt zur gleichen Zeit wieder eine neue Öllinie legen wollen, von Kanada bis runter an mexikanischen Golf, was mehr als 2000 Kilometer, die sich in letzter Zeit besonders hervorgetan haben durch das Fracking, ja, wo sie da wieder die Umwelt zur Sau machen. Die handeln also da was aus und bewahren uns vor dem Klimawandel. Die handeln da was aus. Kommen wir nochmal kurz auf die Studie zurück. Das muss noch gesagt werden. Die Studie ist nicht irgendwas und nicht irgendwer, von der wir gerade berichtet haben, eben die Tufts University, sondern die beruht auf Modellen der Vereinten Nationen. Diese Studie und steht damit in direktem Widerspruch zu früheren Untersuchungen bezüglich der Auswirkungen von TTIP. Eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie hatte 2013 von einem Beschäftigungszuwachs von 0,05% für den EU-Raum gesprochen. Es zeigt sich, dass TTIP ein Angriff auf soziale Standards und Arbeitsrechte sei. Das kommentiert Roland Süß vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC, die Studie. Die Mehrheit der Menschen, so Süß, würde mit TTIP zugleich einen Verlust an Wohlstand hinnehmen müssen. Und wie wir immer wieder betont haben, einen Verlust auch an Souveränität des Staates, denn da gibt es diesen sogenannten Investorenschutz. Schauen wir noch ein bisschen auf die Presseseiten im Internet. Gucken wir mal, was der Spiegel sagt heute, Samstag. G20-Gipfel in Brisbane. Obama nennt russische Aggression Bedrohung für die Welt. Ausgerechnet der, der täglich Killerkommandos mit Drohnen losschickt, der benennt also die Russen Gefahr für die Welt. Auf diesem G20-Gipfel in Brisbane soll es eigentlich um wirtschaftliche Reformen gehen. Doch Reformen, was das auch sein mag, Der Konflikt Russlands mit der Ukraine überschattet den Auftakt des Treffens. Am Abend trifft die Kanzlerin den russischen Staatschef zum Vier-Augen-Gespräch. Die können sich ja in zwei Sprachen unterhalten. Die sprechen beide Russisch und beide Deutsch. Mal gucken, was die Merkel da hinter den Kulissen aushandelt. Dann gibt es im Spiegel ein entzückendes Bild. Selfie mit Tante Angela. Da sieht man eine lächelnde Angela Merkel. Und da heißt es, in Brisbane hat der G20-Gipfel begonnen und die Bundeskanzlerin beherrscht in Australien die Schlagzeilen. Sie posierte am Freitagabend vor mehreren Pubs, gut gelaunt für Selfies, und wurde gefeiert wie ein Popstar in Brisbane. Weitere Meldungen. Ostukraine. Niederländer können weitere MH17-Trümmer bergen. Niederländische Ermittler haben sich mit den Separatisten geeinigt. Sie erhalten wieder Zugang zur Absturzstelle von Flug MH17. Zugleich präsentierte das russische Fernsehen angebliche neue Beweise für den Abschuss der Maschine. NATO-Speerspitze. Bundeswehrsoldaten sollten Elitetruppe anführen. Die NATO entwickelt infolge der Ukraine-Krise eine schnelle Eingreiftruppe und deutsche Soldaten könnten laut der Zeitung Die Welt die Speerspitze bilden, zumindest vorübergehend. Das heißt, deutsche Soldaten wieder an der Ostfront, wie damals, wie 1941 beim Überfall der Hitler-Armeen auf die Sowjetunion. Zum Abschluss unserer heutigen Katastrophen und Meldungen wenden wir einmal unser Interesse dem Churi zu. Die Philae, das Minilabor auf dem Kometen Churi, die hat keinen Strom mehr. Philae geht der Saft aus. Die Raumsonde Philae sendet keine Signale mehr. Die Batterien sind leer, doch es gibt Hoffnung. Die Forscher konnten das Labor kurz vor dem Blackout um 35 Grad drehen. Die Solarzellen sollen so mehr Licht einfangen. Die Batterien sind also leer. Philae musste auf dem Kometen Churi in der Nacht zum Samstag die Arbeit bis auf Weiteres einstellen. Signalverlust, keine weitere Kommunikation mehr, twitterte die Weltraumagentur ESA. Zwei Tage nach der spektakulären Landung auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko habe der Lander seine Instrumente abgeschaltet. Alle wissenschaftlichen Daten seien aber erfolgreich heruntergeladen worden. Für spanische Ohren klingt der Name Churi sehr, sehr lustig, weil Churi sagt jemand informell und auch nicht sehr schön zu seinem Mädchen oder zu seinem Geliebten oder zu seiner Geliebten. Churi. Deshalb ist das in der spanischen Presse immer eine kleine Lachnummer. Ja, auch, hört sich auch so ein bisschen an wie Chorrada, ne? Churri, Chorrada, eine Dummheit, die keinen Sinn macht, ne? Chorrada. Also für mich ist es das, ja. Was geht mich so ein Scheißdreck da an im Weltraum, ja? Also das interessiert mich ungefähr genauso sehr wie der spanische Nationalismus und der katalanische Nationalismus, wenn die sich streiten. Also ich finde, wir sollten uns um unsere terrenalen Probleme hier kümmern und die lösen und nicht irgendwo das Geld da verpulvern und in den Weltraum schießen. Ich bin Weltraumfan, ich finde die Churi-Mission gut und ich denke mir, irgendwann wird der Mensch diesen Planeten verlassen müssen. Und dann wird man Churi als Pionierleistung groß feiern in irgendeiner Zukunft. Kommen wir noch kurz zu einer kuriosen Meldung. Das 4:0 Debakel, DFB-Sieg gegen Gibraltar, 4:0 gegen Gibraltar. Doch fühlt sich der Sieg des DFB-Teams wie eine krachende Niederlage an. Bundestrainer Löw ist extrem unzufrieden. Die WM-Helden des Sommers wirken hochgradig verunsichert. Was ist nur passiert? Nur 4-0. Man hatte mit zweistelligem Ergebnis gerechnet und dann ist nur ein schlappes 4-0 rausgekommen. Die Gibraltaner, die haben sich da zu 10 Leuten in die Abwehr gestellt. Die haben praktisch sich rund um ihr Tor gestellt und haben dann 90 Minuten eine Torschusswelle des deutschen Teams über sich ergehen lassen und es gingen nur 4 Schüsse ins Tor rein. Das war natürlich eine kleine Schande nach dieser tollen WM, die wir erlebt haben im Sommer von dieser Nationalelf. Gut, meine Damen und Herren, hiermit beenden wir die Katastrophen und gemischten Meldungen vom heutigen Niemandsland. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Schauen wir einmal auf die Frittenbude. Da gibt es noch einiges an tollem Musikstoff zu drücken. Da gibt es Lieder, die heißen zum Beispiel Heute nur einmal oder Heimatlos, dann dies, das. Ich denke, wir hören uns mal ein Lied an, das Die Amsel heißt. Das klingt sehr nett und da gibt es auch einen Gaststar. Die Amsel featuring Vari Safari. Frittenbude. Moment, hier habe ich's. Hier habe ich sie. Die Amsel, sie fliegt kaum zu fassen wie du und ich durch die Nacht, total blass und konfus. Dabei stört sie einfach, wir sind völlig verwirrt und selbst 13 and God sind nicht so Hölle wie wir. Den Kopf in den Wolken, doch der Himmel ist anders. Wir haben nur das eine Leben und jeder Tag kann das lang ersehnte bringen oder es für immer zerstören. Unentwegt fehlt der Sinn, man muss nicht immer hinhören. Wir halten uns die Ohren zu, machen den Mund auf und schreien. Es einfach aus uns heraus, wann sind wir an der Reihe? Die Amsel, sie fliegt und nimmt uns mit auf ihre Reise. Die Amsel, sie piept und dann singt sie leise. Das Leben ist schön, man muss es nur sehen, wenn alles zu grau ist, die Farbe rein drehen. Ich habe gesehen auf meinen Reisen, dass wir das Glück suchen, weil wir es nicht begreifen. Das Leben ist schön, man muss es nur sehen, wenn alles zu grau ist, die Farbe rein drehen. Lange vorbei, sie beißt sich selbst in den Schwanz und dreht sich dabei im Kreis. Das Karussell heißt Arroganz, es ist leider ein Tanz, ein Akt auf dem Drahtseil. Und wir sind dabei, so unbeholfen verplant, weil für uns gibt's keine Lösung, obwohl die Amsel uns warnt. Nein, sie spannt ihre Flügel, wobei sie uns tarnt. Für uns gibt's eine Lösung, da die Amsel uns warnt. Ja, sie spannt ihre Flügel, wodurch sie uns tarnt. Die Amsel, sie flieht und nimmt uns mit auf ihre Reise. Die Amsel, sie piept und dann singt sie leise. Und dann singt sie leise. Und dann singt sie leise. Und dann singt sie leise. Begreifen. Ja, eigentlich ein wunderschönes Thema von der Frittenbude, die Amsel, featuring Vari Safari, von dem Album Delfinarium mit dem Elefanten vorne drauf. Ein paar Meldungen aus Musik und Kino. Da gibt es ein neues Album von Herrn Peter Licht. Wer erinnert sich nicht an den tollen Song Der gute alte Kapitalismus, ganz alter Kapitalismus. Peter Licht singt gegen die Selbstoptimierung. Sein neues Album heißt Lob der Realität. Das klingt ja schon mal gut. Das Musikmagazin Melodie und Rhythmus gibt ihm 8 Sterne von 10. Das ist auch eine tolle Wertung. Peter Licht ist wohl einer der prägendsten Akteure der deutschen Indie-Pop-Szene. Mit seinem Live-Album schafft es der Kölner, altbekannten Liedern ein neues musikalisches Gewand zu verpassen. Mal nimmt er aus einem epischen Sound Fahrt raus, mal funktioniert er einen Elektrosong zu mitreißendem Rock um. Zwischendurch baut er Wortbeiträge ein, die zwischen Komik und Schmerz changieren. Ein originelles Werk, das sich abseits vom Mainstream bewegt, wie immer bei Peter Licht. Auf einer kleinen, selbstinszenierten Pressekonferenz verbirgt er immer sein Gesicht. Von Peter Licht gibt es kein einziges Foto, niemand weiß, wie er aussieht. Und auch auf YouTube, auf der kleinen Pressekonferenz, die er selber da zusammengebastelt hat, hält er sich das Plakat seiner neuen CD vor das Gesicht. Man sieht sein Gesicht nicht, aber wir können ihn hören. Hören wir mal rein in das Interview mit ihm. Peter Licht. Ja, also das wären so die Anfangssequenz und dann laber ich da so drüber. Und und dann gibt es eben die Bilder dazu. Peter Licht, Lob der Realität. Neben mir sitzt Peter Licht, der menschenscheuste Künstler seit dem Yeti. Das Ganze ist nur ein Spiel mit den Medien. Bewerte das nicht über. Das Ganze ist nur ein Spiel mit den Medien. Bewerte das nicht über. Faszinierend. Per Crowdfunding und im Handstreich von den Fans finanziert, hast du dir also deine eigene Live-Doppel-CD erschaffen. Früher war das ja nur so Acts wie Kiss oder Deep Purple vorbehalten. Wir hatten im Vorgespräch doch andere Vergleiche ausgemacht. Ja, ja, Peter Licht. Wie du meinst. Man lernt bekannte Songs anders kennen, hört dich lustige Ansagen halten und entdeckt dieses ganze Sehnsuchts-Pop-Universum neu. Und ich habe nun sogar dein Gesicht gesehen. Lass es auch nicht. Aber dir ist schon klar, dass ich dich jetzt umbringen muss. Das wusste ich nicht. Ja. Das war's wert. Ja, Anti-Pop, Anti-Star, Anti-Glamour, alles Anti. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Peter Licht. Ja, das war's. Dann reißt das Video ab, das hier auf YouTube gestellt ist. Peter Licht, ein Indie-Popstar, der alles ist, was ein Popstar nicht ist. Er ist anonym, man sieht ihn nie, man kennt nur seine Musik. Mire, chama, tú sabes que Angela Merkel y Nicolás Maduro se van a casar. Ay, sí que chévere, pana. Ay, pues me enteré en el Niemandsland, sí, 91.4 Contrabanda FM, ¿tú lo conoces? Kino in Barcelona, Werner, was gibt's da zu berichten heute? Massenhaft und vor allem wieder billig. Billig und gut. Da geht einmal zu Ende der Zyklus Mostra de Cinema Indígena. Das wird jetzt zum 8. Mal durchgeführt hier in Barcelona. Und zwar findet es statt im Espai Jove de la Fontana. Das ist Grande Gracia 190, ganz in der Nähe von der Metrostation Fontana. Und da gibt es heute Abend, also um 18 Uhr beginnt es, von 18 Uhr bis 21 Uhr, 3 Filme, 3 Dokus, und da geht es um also Indigenas in Mittelamerika und Südamerika, und also der Widerstand der Mayas in Guatemala zum Beispiel oder auch im peruanischen Amazonas deren Kampf gegen die großen multinationalen Konzerne, die eben immer mehr in ihre Gebiete eindringen, rücksichtslos, hauptsächlich Mineralien ausbeuten da und wie sich sie sich organisieren. Also heute Abend und auch morgen Abend, auch wieder ab 18 Uhr, da geht es um andere Indianervölker in Bolivien, Ecuador, Kolumbien, auch nochmal drei. Das ist heute und morgen. Und parallel dazu läuft in der besetzten Bank, in El Bank Expropiat, in der Travesera de Gracia 181, läuft dort auch diese Cineforum sobre Migrations, also Migrationsfilme, um das mal so zu sagen. Das ist auch morgen Abend um 19 Uhr Spielfilm The Visitor. Der war vor noch nicht allzu langer Zeit noch, auch noch in Kinos. Da geht's drum, dass ein Universitätsprofessor von Connecticut, der hat noch eine Wohnung in New York oder muss da auch berufsmäßig ab und zu hin. Und eines Tages findet er seine Wohnung besetzt von einem Paar von jungen Immigranten. Also ich habe den damals gesehen im Kino, sehr gut, sehr empfehlenswert. Und dann, also schon aus dem Grunde sollte man da hingehen, um auch das Projekt zu unterstützen, diese Bank Expropiat. Besetzte Bank, leerstehende, früher leerstehende Filiale von der Caixa de Catalunya. Seit 3 Jahren ist die besetzt und die machen eben den ganzen Stadtteil alle möglichen Aktivitäten. Und die Caixa de Catalunya hat das verkauft an so einen Immobilienspekulanten, ein gewisser Herr Solano. Und der will das jetzt räumen lassen und also war schon alles vor Gericht und es ist sehr gut möglich, dass die innerhalb der nächsten 14 Tage geräumt werden soll. Und natürlich wird es Widerstand geben dagegen. Und gerade dazu ist jetzt gleich, in einer Viertelstunde soll das anfangen, am Plaza de la Revolución, Nomen est Omen, wird aufgerufen zur Verteidigung dieser enteignenden Bank. Und auch sollte es so sein, jetzt in den nächsten 14 Tagen, an dem Tag, wo die Bank geräumt werden soll, wird es abends um 8 Uhr am selben Tag dann eine Demonstration geben, ebenfalls am Plaza de la Revolución. Ja, ist doch eine schöne Sache. Enteignete Bank, die stand sowieso leer und ist jetzt ein Zentrum, wo man auch Filme sehen kann. Die Filmoteca von Barcelona, die hat einen Zyklus im Rahmen des Mauerfalls 25 Jahre. Da gibt es nächste Woche noch 3 Filme zu sehen. Einmal Funeral in Berlin, Funeral in Berlin. Das ist ein Film von Guy Hamilton. Den kann man am Dienstag, dem 18. sehen, um 21.30 Uhr in der Filmotheca. Dann den berühmten Film Der Tunnel, El Tunnel. Den gibt es ebenfalls in der nächsten Woche, am Mittwoch, dem 19. zu sehen, um 18.30 Uhr hier in der Filmotheca in Barcelona. Der Autor heißt Roland Suso Richter. Der Film ist von 2001 und schildert das Schicksal von Menschen, die durch einen Tunnel zu Zeiten der Berliner Mauer vom Osten in den Westen geflohen sind. Dann natürlich einer der bekanntesten Filme zum Thema Maueröffnung, Goodbye Lenin, von Wolfgang Becker mit dem charmanten jungen Daniel Brühl in der Hauptrolle. Den gibt es am Samstag, dem 29., das ist nicht nächste, sondern übernächste Woche, und noch einmal am Sonntag, dem 30., jeweils um 19.30 Uhr und um 19 Uhr in der Filmotheca hier in Barcelona. Goodbye Lenin. Und dann am Montag nochmal Gelegenheiten, guten Film zu sehen, den dankenswerterweise hat unser Kumpel Bammel uns den Tipp gegeben. Da gibt's am nächsten Montag um 18.30 Uhr in der Universität Barcelona einen Film von Dietmar Post auf der anderen einen Seite und auf der anderen Seite Lucia Palacios. Der heißt der Film Die Siedler Francos. Also der war jetzt am Dienstag war er in Bonn, jetzt am Montag wird er in Barcelona sein, dann geht's weiter Madrid, Santiago de Compostela, Ludwigsburg, Filmakademie, dann Palma de Mallorca und im Anfang Dezember in Kuba, im La Habana International Film Festival. Die Siedler Francos, das wäre der deutsche Titel, oder auf Englisch Francos, Settlers. Und heißt es hier in der Ankündigung, im Gegensatz zu einigen anderen Filmen über das historische Andenken, also könnte man sagen auf Deutsch Vergangenheitsbewältigung, den, wo grundsätzlich nur aus der Opferperspektive erzählt wird, schafft dieser Film von Palacios und Post irgendwie ein Gesamtbild der spanischen Diktatur zu zeichnen und eben, weil nicht nur die Opfer, sondern auch zu Wort kommen Protagonisten, die ganz offen Franco bewundern als Diktator und oder auch selbst als Verantwortliche mitgemacht haben, ne? Und bis heute eben davon profitieren. Es sind die kleinen Geschichten und Gängelungen und des Missbrauchs, die ein ganzes System einer korrupten Gesellschaft offenlegen. Der Film wurde deshalb zu Recht mit den literarischen Arbeiten von Rafael Chirbis und auch von Claude Lanzmann Shoah verglichen. Ein ruhiger, das ist der Stil des Films, ruhiger Rhythmus, ruhiger Tonfall, unaufdringlich, eindringlich, das ist, was offenbar den Film charakterisiert. Wie gesagt, Montag, 18.30 Uhr an der Universität de Barcelona. Ich weiß nicht genau, wo, ich nehme mal an, im Zentralgebäude hier an der Plaza de Catalunya. Seit dem 6. November in Deutschlands Kinos ein Film zur Vergangenheitsbewältigung der Deutschen natürlich. Auschwitz ist das große Thema. Es geht um den damaligen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der nämlich so manchen Auschwitz-Täter und andere NS-Verbrecher vor Gericht gebracht hatte. Nun werden seine Leistungen im Kino und auch im Fernsehen gewürdigt. Auschwitz ist noch keine Geschichte in Deutschland damals. Es ist nur ein fast vergessener Ort in Polen. Ein Platz, an dem angeblich Menschen eingesperrt wurden, die es nicht gut mit den Deutschen meinten. Alles Propaganda schimpften damals zum Beispiel ein Oberstaatsanwalt und andere Leute in Presse und die hatten wieder Oberwasser, alte Nazis. Die haben gesagt, so ist das eben, wenn man einen Krieg verliert. Die Sieger dürfen dann herumwühlen und verlogene Geschichten erzählen. Leider war das keine verlogene Geschichte. Auschwitz, das sind am Ende der 50er Jahre auch auf einmal ein paar Dokumente, mit denen sich in der deutschen Justiz niemand beschäftigen will. Niemand außer eben Bauer, der als Spezialist gilt, wenn es um NS-Verbrechen geht, von denen die Deutschen nichts mehr wissen wollten. Behindert von Teilen der Justiz und der Polizei lässt Bauer von drei jungen Staatsanwälten 18.000 Seiten Aktenmaterial recherchieren, um schließlich das Land mit seinem schrecklichsten Tabu konfrontieren zu können. In jenem Prozess, der im Frankfurter Rathaus am 20. Dezember 1963 begann. Der Münchner Regisseur Giulio Racciarelli erzählt diese bemerkenswerte Geschichte über Ignoranz und Verdrängung, über Mut und Fleiß in seinem Film Im Labyrinth des Schweigens, der wie gesagt seit etwa einer Woche in Deutschland in den Kinos läuft. Siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen. Siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Der Adenauer, der macht das schon. Er ist der Kapitän. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Draußen läuft ein Mörder frei herum, Mitglied der Waffen-SS. Interessiert es Sie? Sie? Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit. Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Haben wir eine konkrete Tat? Ein konkretes Opfer? 10 Millionen Nazis. Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Herr Generalstaatsanwalt Bauer, das sind offizielle Listen von der Lagerleitung Auschwitz. Das sind doch Beweise, oder? Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Alle, die dort gedient haben. Was waren das, Soldaten? War doch ihre Aufgabe. Dieses Land will Zuckerkuss. Lass mir die Wahrheit nicht wissen. Ich würde gerne mithelfen bei den Ermittlungen. Herr Redmann, Sie werden nicht mithelfen. Sie werden diese Ermittlungen leiten. Mein letzter Fall war Fahren ohne Wahlhautnis. Ich will wissen, was dort passiert ist. Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden. Da wurden umgebracht Hunderttausende. Mengele ist in Buenos Aires. Das ist der Haftbefehl. Südamerika, das ist so weit weg. Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden. Von ganz normalen Menschen. Du bist unausstehlich geworden. Du siehst nur noch das Schlechte. Du bist blind. Ich sollte man vergast, du. Sagen Sie endlich die Wahrheit. Ja, das ist der Film Das Labyrinth des Schweigens vom Regisseur Giulio Ricciarelli. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir sagen Tschüss, Adeo, Agur. Machen Sie es gut. Tschüss, Werner. Tschüss, bis nächste Woche. Aus Hamburg, St. Pauli. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, egal wo ihr seid, egal wo ihr mich hört, ob die Welt, ich kann auch mit dem Plattdütsch schnacken. Grüße aus Barcelona nach Hamburg und in die ganze Welt. Da steht sie nun, unsere Echosphäre, alles was blieb in der undurchdringbaren und durchsichtigen Leere. Die trockenen Hände, die blutunterlaufenden Augen, die klopfenden Herzen, die Gutmütigkeit an das Fortlaufen zu glauben. Aber irgendwie soll das alles nicht sein, das alles nicht klappen. In jedem Fall ist es ernüchternd und so entwaffnend. Wir schaffen es nicht, aufeinander zu warten, auf diesem steinigen Weg. Irgendwann ist es eingeschlafen und keiner weiß, wie es ihm geht, dem kleinen gemeinsamen Etwas. Und es wacht nicht mehr auf, egal wie fest man es jetzt packt. Es kann uns nicht mehr hören. Unser Fels in der Brandung, er wurde zum Griff, dass wir umfuhren auf unserem brüchigen Schiff, bis es nach uns griff und wir es nicht mehr begriffen, uns losließen und es einfach dazwischen entwischen. Du erinnerst mich an all das, an Schreien, an Atmen, an Wegrennen und Warten, an Verlassen. Endlich zu Ende, die Luft anzuhalten, Augen aufzuschlagen und von vorne zu starten. Du erinnerst mich an all das, an Vergessen und Fallen, an Vermissen und Lallen, an Schmerzen. In jedem Fall an Tanzen, jeden Tag zu erleben und jeden Tag alles zu geben. Nenn es Alltag, unsere innere Altmark. Noch einmal umdrehen und hinterhersehen oder einfach wortlos verschwinden. Diesen Weg wie aus Versehen niemals mehr geht. Sich außerdem nichts mehr zurechtzubiegen, um diesen Traum kaum Augen zu verdrehen. Der Wind weht uns ins Gesicht, von allen Seiten kein Licht. Dahin, wo wir gehen, ist das alles ein Gerücht oder gar eine Lüge. Die Lüge des Lebens, die Lüge der Liebe. Wir fallen in Ohnmacht und werden überrollt von Lawinen. Kein Bernardiner kann uns finden, so wie Medizin das nicht lindert. Inmitten von Sehnsucht und unbezwingbaren Hindernissen, die uns irgendwann die Luft nahmen, den Atem ausblasen, nie wieder einatmen, nie wieder gemeinsam im Garten im Gras. Die Katze daneben fast jeden Tag, der Schnaps, den mein Vater vergaß, und die Decke, die deiner dir ließ. Alles, was blieb, alles war immer gleich wichtig, keinerlei Priorität. Wir haben in den Himmel gesehen und nie die Sterne gezählt. Die Sterne gezählt. Die Sterne gezählt. Mich an all das, an Schreien, an Atmen, an Wegrennen und Warten, an Verlassen, endlich zu Ende, die Luft anzuhalten, Augen aufzuschlagen und von vorne zu starten. Du erinnerst mich an all das, an Vergessen und Fallen, an Vermissen und Lallen, an Schmerzen, in jedem Fall an Tanzen, jeden Tag zu erleben und jeden Tag alles zu geben. Saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.